Häuser aus brüchigem Backstein. Die Sonne scheint, Jungs in dicken Schlitten drehen Runden und sammeln Kohle ein. Türsteher vor dem Puffs, Casinos sind überfüllt. Man hört nen Penner zum anderen die Straße rüberbrüllen. Pfandflaschen Sammler, Junkies sind auf der Suche nach Heroin. Trotz diesen Bildern ist heute ein guter Tag. Tauben auf den Häuserdächer, V-Männer positioniert sich auf dem Balkon. Von dort oben sieht man die Meute besser. Dönerläden konkurrieren. Man hat gehört, dass die Prüfer kommen und kontrollieren. Deswegen ist hektisch. Maseratis gepackt vor Bars, in denen Geschäfte dreckig sind. Du hast es aber, kannst es nicht wirklich willst. Du steckst nicht drin. Besser so. Die Typen sind Biester. Der Typ im schwarzen Ledermantel heißt Dieter. Er ist aus der älteren Liga. Er hatte Stress mit ihm und wegen so einem Mädchen aus China. Die Russen wollten sein Business. Er schoss angeblich ein Nieder. Er ist böse. Dort an der Ecke, das sind einfache Dealer. Waffenschieber stehen dort am Beamer. Murat, Tommy und Sinan. Hab keine Angst, in dieser Gegend sind Touristen willkommen. Die wahre Welt 2008 hat für dich eben begonnen. Es ist 2008. Kein Recht, keine Ordnung. Keiner hier glaubt mehr an mich. Herzlich willkommen in der neuen Welt. Die Welt von morgen. Gestern hattet ihr Chancen, heute seid ihr verloren. Es ist 2008. Kein Recht, keine Ordnung. Keiner hier glaubt mehr an mich. Herzlich willkommen in der neuen Welt. Die Welt von morgen. Gestern hattet ihr Chancen, heute seid ihr verloren. Okay, Jenny ist gerade mal 14 und schickt den Kinderwagen. Sie ist das beste Beispiel für Kinder, die eigene Kinder haben. Vater ist verschwunden, ihre Mutter die ballert. Du siehst die Technik von dem Mann zu dem nächsten wandern. Ihr Bruder ist 18 und auch ohne Job. Er hat keinen Bock, sie fragen warum. Er sagt, er hat für sowas keinen Kopf. Er ist depressiv, seit der Vater weg ist. Trinkt, raucht und zieht, seitdem der Vater weg ist. Das Leben ist dreckig, zu ihm gewesen und er gibt's zurück. Jenny will reden, doch er sagt nix zurück. Nee, er greift sich das Messer vom Küchentisch, weil für ihn gar nichts mehr zählt. Du siehst den Krankenwagen parken, es ist leider zu spät. Sekunden später, SEK rückt an. Es herrscht Panik im Viertel. Sie stürmen den Club von den Arabern, du hörst bam, bam, bam. Schüsse fallen, sie rufen Verstärkung. Die Gegenwehr ist groß, reichen wegen Treffen ein. Irgendwer ist tot. Es ist 2008. Kein Recht, keine Ordnung. Keiner hier glaubt mehr an mich. Herzlich willkommen in der neuen Welt. Die Welt von morgen. Gestern hattet ihr Chancen, heute seid ihr verloren. Es ist 2008. Kein Recht, keine Ordnung. Keiner hier glaubt mehr an mich. Herzlich willkommen in der neuen Welt. Die Welt von morgen. Gestern hattet ihr Chancen, heute seid ihr verloren.